sound. And that. Mein Frühstück in Sorsink, Mary the Franklin, das bin Frühglück. Charmant, kann in der Stimme nicht aschen. War der Midnight Star, der mit dem Mai des Taschen. Ich hab ins Make gequatscht, es wurde gleich geklatscht. Mein Trouble von Katrasch, jeden Quatsch, wie gebrascht. Es war ein cooler Jam, wie bei Good Jam, wie bei Good Jam. Mich als Boss durch jede Box geboxt. Die Ladies kreischen als Engel unter Ben Ross. Diana Ross genoss, wie es in meinem lyrischen Schloss floss. Anschließend gaben mir die Four Drops plus. Diese Nacht war Hammer, heiß wie Donner Summer. Die Breaker tanzen, die James Brown, der Funky Drummer. Red Up, Zeltro, Klavier, war es nach meiner Show klar. Es gibt nur einen Tony, er der Funk Joker. Hier geht der Funk, also geht ab. Hier geht der Funk Joker. Hier geht der Funk, der euch alles anpackt.